Ja, liebe Zuhörer, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Block und zwar zur Kampagnenvorstellung. Wir dürfen hier bei Radio A eine Kampagne vorstellen, die angelaufen ist unter dem Titel Solidarische Perspektiven anstatt Krise und Vereinzelung. Naja, worum geht's? Ich möchte mal mit was ganz anderem beginnen. Ich habe hier gerade so einen Zeitartikel gefunden, den Titel finde ich ganz spannend, Kaltes Geschäft mit heißer Wut. Die Linke wollte große Sozialproteste starten, aber bei der ersten Montagsdemo blieben die Massen fern. Und jetzt? Ja, finde ich ganz spannend. Heißer Herbst. Die Linke debattiert ja intern und öffentlich über die Gasumlage, über die Energiepreise, darüber, dass den Menschen nichts mehr zum Leben bleibt, dass das Gas ausbleibt, dass der Strom ausgeht und so weiter und so fort. Wir haben auch eine Kundgebung in Karlsruhe besucht von Die Linke und ein Komarde, eher aus der anarchistischen Bewegung, sagte nach einigen Minuten zu mir, naja, das Abarbeiten an den Regierungen dieser Welt kenne ich schon seit 40 Jahren. Und tatsächlich, ja, es war eben vor allem ein großes Abarbeiten an der Ampelkoalition, was die Ampelkoalition nicht hinbekommen hat, was die Ampelkoalition falsch machen würde, was die CDU dann noch schlimmer fordern würde als Opposition, von der AfD gar nicht zu sprechen. Ja, ihr hört schon, ich spreche von der Linken und meine nicht die linke Bewegung, sondern die linke Partei. Ich mache es ein bisschen provokativ und mit Absicht, da mittlerweile dieser Titel Die Linke wahrscheinlich dazu geführt hat, dass größtenteils die linke Bewegung, die sehr divers ist und vielfältig, potenziell eher gesehen wird als die Partei Die Linke. Was ich oder wir auch, da kann ich schon für uns sprechen, bei Radio A als hochproblematisch ansehen, denn lange nicht alle gesellschaftlichen, zivilen Veränderungen werden im Parlament erkämpft. Ganz im Gegenteil, da gibt es gute Beispiele, wie genau das Gegenteil der Fall ist. Zum Beispiel bei einer Kampagne für Fahrradwege wurden in der Nähe von Saasen viele Meter Fahrradwegstrecken erkämpft als unabhängige, zivilgesellschaftliche, selbstorganisierte Gruppe. Und sobald quasi die Grünen das Ganze zu ihrem Anliegen gemacht hat, hat die Initiative keinen einzigen Meter Fahrradweg mehr hinbekommen, sondern nur noch die Antwort bekommen. Wenn es ein Anliegen wäre, dann hättet ihr eine Mehrheit. Da ihr keine Mehrheit habt, scheint es kein Anliegen zu sein. Dann wird es eben auch nicht gemacht. Also die Linke Partei hat ganz andere Vorgehensweisen wie eine linke Bewegung, die selbst organisiert ist, die auf der Straße ist. Und genauso war auch diese Veranstaltung, wenn man es ganz frech sagen möchte, eine große Wahlkampfveranstaltung, die da in Karlsruhe stattgefunden hat. Zuerst kam eben ein Grußwort aus Mannheim, der DGB hat gesprochen und dann kam die Linke Karlsruhe und hat ihren Redebeitrag gemacht. Sollte eigentlich der Bundestagsabgeordnete Michel Brandt machen, hat dann jemand anders gemacht. Ja, und im Prinzip ging es darum, seid laut, kommt auf die Straße, unsere Stimmen sollen bis nach Berlin gehört werden, heißer Herbst, zu hohe Mieten, zu wenig Einkommen, Einmalzahlungen sind nichts und so. Das wäre alles Käse, das wäre alles nichts. Und im Endeffekt standen Forderungen im Raum, die man sozialkämpferisch erreichen könnte, zum Beispiel indem man Nullrunden für Unternehmen fordert oder Nullrunden für Unternehmen macht, indem man einfach zum Streik aufruft. Das wiederum ist nicht passiert, was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass der DGB die Kundgebung maßgeblich mitgestaltet hat. Und wir wissen ja, oder wer es nicht weiß, es gibt ja die Sozialpartnerschaft in Deutschland und die Warnstreiks sind erlaubt, das generelle Streiken ist verboten. Und es war eben tatsächlich die Frage dann für mich oder für uns, warum ist denn da die Forderung, die Arbeit niederzulegen und einfach auch nicht mehr mitzuwirken an diesem Laden, überhaupt keine Option, die zumindest mal zur Sprache kommt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass kapitalistische Prinzipien nicht in Frage gestellt wurden. Und wir sind eben der Meinung, dass Kapitalismus, Kapital und Krise ganz, ganz eng zusammengehören und verbunden sind, dass es bestimmte Grundrechtsgüter gibt, also Rechtsverhältnisse, Gewaltverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse, die den Kapitalismus ins Werk setzen, die das alles ins Rollen bringen, diese Struktur möglich machen. Unter anderem sehen wir da sowas wie das Privateigentum und natürlich den bürgerlich-kapitalistischen Staat als Elemente, die überhaupt die Möglichkeit herstellen, kapitalistisch zu wirtschaften, zum Beispiel durch die Garantie des Privateigentums. Und das kommt gar nicht zur Sprache. Dann an alternativen Ideen war nur raus auf die Straße, heißer Herbst, die Stimmen müssen bis nach Berlin tönen, wir müssen so laut werden, wütend und so weiter. Die Frage ist doch vielmehr, wo liegen die tatsächlichen Möglichkeiten in den bestehenden Gesellschaften, wo liegen die Potenziale, wo liegt das transformative Potenzial im Energiebereich, im Energiesektor, was können Menschen unabhängig von Kapitalismus und Staat ins Werk setzen, zur Wirklichkeit machen, verwirklichen, aufbauen, selbstständig. Davon war leider nichts zu hören. Es gab auch dort Menschen, die eben die benannte Kampagne kurz vorstellen wollten, das dann eher nicht gemacht haben, sondern sich überlegt haben, eher was Eigenes zu machen. Ja. Es soll kein Gebäsche in dem Sinne sein, sondern es geht einfach darum, nochmal klarzustellen, dass es für uns einen Unterschied gibt zwischen der Infragestellung kapitalistischer Produktionsweisen, der ganz grundsätzlichen, und eben der Kritik an der Regierung oder der Kritik an Regierungen, die nicht immer zwangsläufig, aber natürlich auch schnell so eine Art Wahlkampf sein kann. Vor allem, wenn man selber eine Partei ist, die natürlich auch schon Regierungsanteile hat auf Bundeslandebene und natürlich auch gerne mehr Verantwortung übernehmen würde, wie man immer wieder hört. Da ist natürlich dann die Frage, will man jetzt versuchen, die Menschen, die jetzt wütend sind wegen ihren ausbleibenden, ja, wie soll ich sagen, ausbleibenden Ersparnissen vielleicht, oder diejenigen, die jetzt wirklich knabbern wegen den Energiepreisen und den Einkaufspreisen, will man die eben bei der Wut packen, sozusagen auf die Straße bewegen, damit sie dann dort gegen die Regierung und ihre Vorgehensweisen aufstehen. Das könnte eine Strategie sein, so ähnlich liest sich der heiße Herbst auch, aber auch da sehen wir eben eher, ja, oder sieht die Kampagne, das sind gar nicht wir, wir sind ein kleiner Teil davon. Die ganze Kampagne, die aus einer Diskussionsgruppe in Karlsruhe entstanden ist, die sich eben vor allem zum Thema Inflation erstmal getroffen und ausgetauscht hat, sieht da eben eher im Mittelpunkt, dass es gewisse Strukturen gibt, die das ins Werk setzen sieht. Natürlich Krieg und Krise als Brandbeschleuniger, als Brennglas dieser ganzen Geschichte, aber nicht als Ursache. Die Ursachen dieser Krisen liegen woanders, sie liegen in Macht- und Herrschaftsverhältnissen, in Nationalismus vielleicht begründet und so weiter. Ja, und die Eigentumsinteressen stehen weiterhin natürlich im Vordergrund, es wird skandalisiert, das könnte doch nicht sein. Dabei ist es etwas ganz Normales, dass hier in Deutschland, wir sind jetzt im deutschsprachigen Raum, aber vor allem in Deutschland, garantiert wird, gesichert wird, abgesichert wird und darüber wird auch offen gesprochen. Also die Skandalisierung von politischen Linien, zum Beispiel dieser Ampelkoalition, ist ein Stück weit natürlich ja inhaltlich auch einfach falsch, weil es sicherlich nicht richtig ist, dass die Leute, die da jetzt sitzen, im Moment in sogenannter Verantwortung sind als Repräsentanten, und da fängt eigentlich das Problem schon an, dass sie repräsentierend sind, denken sich nichts Böses aus, sondern maximal fällt ihnen vielleicht nichts Besseres ein, das mag sein, glaube ich aber auch nicht. Da sind sehr viele Menschen beteiligt, die sich durchaus Gedanken machen. Die Lenkungswirkung im Kapitalismus ist immer schwierig abzuschätzen von politischen Maßnahmen. Das sehen wir eben an dieser Spritpreisbremse oder an dieser Steuersenkung auf Spritpreis, es hieß gar nicht Spritpreisbremse, dass da der Großteil der Steuersenkungen eben angekommen sind bei den Unternehmen als zusätzliche Gewinne, wenig wurde an die VerbraucherInnen weitergegeben. Ja, ich habe nur noch kurz Zeit für die einleitenden Worte, denn es soll vor allem darum gehen, dass eine Person, die oder zwei Menschen aus der Kampagne, eine Person aus dem Radio hier quasi ein Interview führen, das wird jetzt dann im Anschluss stattfinden. Einfach nur noch ganz kurz zur Kampagne. Die Inhalte kriegt ihr da. Es ist eine Kampagne, die am 5.9. auch unter anderem eben die Kundgebung von Die Linke besucht hat. Am 10.9. gibt es die Solitek im Café Noir, am 16.10. eine Videokundgebung, 15.10. Vortrag und Diskussion Kapitalismus und Krise. Es ist vielfältig, es gibt Textinhalte, es gibt Veranstaltungen und Termine, es gibt Material zum selber drucken. Ihr könnt euch die Broschüre im Internet durchlesen. Es gibt eine lesenswert Sparte, wo ihr eben verschiedene Sachen findet. Ihr findet die Kampagne auch auf Twitter und Instagram, soweit ich weiß auch auf Facebook, aber klassischerweise über solidarischeperspektiven.wordpress.com. Schaut doch mal vorbei, meldet euch gerne. Wir stehen ein für den selbstorganisierten Herbst und wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Die Kampagne freut sich über Menschen, die mitmachen. Die Kampagne freut sich über Kritik. Die Kampagnenmachenden freuen sich, wenn ihr Bock habt, selber was zu machen, wenn ihr Veranstaltungen zu ma machen wollt, wenn ihr die Texte kritisieren, erweitern, verbessern oder sonst was wollt, Textbeiträge einbringen. Ja, dann meldet euch doch einfach, wie gesagt, über den Blog oder dann eben unter Kontakt findet ihr auch die E-Mail-Adresse, nämlich solidarischeperspektiven@riseup.net. Und damit komme ich auch schon zum Ende. Und ja, bringt euch ein in die Kampagne, meldet euch einfach. Es gibt Treffen, es gibt wirklich die Möglichkeit, sich einzubringen. Es ist eine selbstorganisierte Kampagne. Es geht darum, zu schauen, was ist jetzt möglich, was kann jetzt anders gemacht werden, was können Menschen anders machen, nicht was können Regierungen anders machen, weil da darf ich für die Kampagne eben im Sinne ihrer Broschüre, denke ich, sprechen und ich spreche durchaus auch für die Radiocrew hier. Wir erwarten eigentlich vom bürgerlich-kapitalistischen Staat keine Lösungen dieser Probleme. Wir glauben eher, dass er diese Probleme verursacht und mitverursacht, dadurch, dass er bestimmte Strukturen schafft, die eben diese Wirtschaftsweise ins Werk setzen und die Eigentum und damit auch Gewinn quasi garantiert und dafür garantiert, dass es auch weiter der Laden so läuft. Das wird nicht in Frage gestellt. Das wurde tatsächlich auch auf der Kundgebung zum heißen Herbst in Karlsruhe von Die Linke nicht in Frage gestellt. Daran wollen wir arbeiten. Wir wollen nicht nur in Frage stellen, wir wollen auch ganz konkret gucken, was kann passieren, was kann gemacht werden, welche Veränderungspotenziale, welche Transformationenpotenziale gibt es und wie kann es angegangen werden. Wie gesagt, im Sinne der Kampagne, alle Menschen sind herzlich eingeladen, sich einzubringen, sich zu treffen und so weiter. Jetzt viel Spaß beim Interview zur Kampagne, da werdet ihr wesentlich mehr nochmal über die Inhalte erfahren. Also Musik ist akustisches LSD. Allein, machen Sie dich ein, schmeißen Sie dich raus, lachen Sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren Sie dich in den nächsten Knast. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, dass es aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann. Wird auch nichts anderes passieren. Wir werden ihre Knüppel holen und uns ganz schön das Kreuz versohlen. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, das ist aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann. Der Teufel weiß am besten wohin.